Städte nie mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Der Radio Kiekenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Hab nicht gesehen, was da vielleicht noch kommt, was am Ende dann mein Leben und mein kleines Herz erwummt. Denn der Moment ist das, was ist und zeigt, dass die Tage ziemlich dunkel sind, doch dein Lächeln bleibt. Doch dein Lächeln bleibt. They told me not to bring you home to mama. She's not good for me, no way. I told them life is nothing without some drama. So wash your fears away. Cause she's my summer. Oh,

starting to feel. Defeated for everything.

set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon roll to retirement. I'm too hot. Drake say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought up that money. Break it down. Set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come. 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Ihnen nicht vom Sofa aus begegnen, sondern erst, wenn du dich in sie stürzt und eine Reise ins Unbekannte wagst. Was dir bevorsteht, wer weiß. Aber ein frisch bezogenes Bett, Zimmerservice und ein weicher Bademantel warten auf dich. Lade jetzt die Booking Now App runter und stürz dich ins Abenteuer. Aber riskier nichts bei deiner Unterkunft. Booking.com. Booking.yeah. Ein zitronengelber Schmetterling am blauen Himmel. Barfußlaufen auf einer Blumenwiese. Der Duft von Gegrilltem, der langsam zu dir rüberweht. Es sind die kleinen Dinge, die den Sommer so liebenswert machen. Schön, dass es Rotkäppchen Fruchtsäcke ab sofort auch in der kleinen Flasche gibt. Verfeinert mit Fruchtsaft. Fruchtig, leichter Genuss zum Mitnehmen. Überraschend anders. Rotkäppchen Fruchtsäcke. Sommer, Ferien, Sonnenschein. Da denkt doch noch kein Mensch an den Herbst. Richtig. Doch, wir. Denn ab Oktober feiern wir 10 Jahre Comedy Camp. Und die Gästeliste kann sich sehen lassen. Atze Schröder. Mirja Böß. Paul Panzer. Ralf Schmitz. Die Ehrlich Brothers. Matze Knob. Guido Kanz. Markus Krebs. Elvis Eifel und viele mehr. Ab Oktober geht's los. Und Tickets gibt's schon jetzt auf unserer Homepage. Nur hier gibt's den besten Mix für Sommertage. Radio Kiepenkerl. Das ist ihr Sommer. Just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I right?